In Massachusetts, USA geboren und studierte bis 1964 an der Harvard-Universität. Seit mehreren Jahren lebt Lewin in Somerset, England. Wir stellen Ihnen nun die Hörspielfassung einer Geschichte vor, die er in den 70er Jahren geschrieben hat. Jeder sein eigener Feind. Kriminalhörspiel von Michael Z. Lewin. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Regie Hans-Gerd Krogmann. Es ist offen. Es ist offen, Sugar. Ich erwarte dich ja schon sehnlich. Aber mich nicht. Wer sind Sie denn? Bestimmt nicht Sugar, Baby. Sie sind Bartholomew, nehme ich an. Was wollen Sie, Sie Komiker? Albert Sampson. Hä? Ich heiße Albert Sampson. Und? Ansonsten, ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. So. Und was? Hören Sie auf, Martin Wilson zu belästigen. Ihm Besuche zu machen. Unterlassen Sie das. Achso, na das ist ja bestens. Sie sind wohl hier der zuständige Rausschmeißer oder wie oder was oder wer. Das war nicht unbedingt die erhoffte Reaktion. Wilson, mein Klient, hatte mir eingeschärft, energisch aufzutreten. Aber mit hungrigem Magen bin ich wohl auch nicht überzeugender als sonst. Lachen Sie nicht zu früh, Freundchen. Und Sie suchen sich einen anderen aus zum Einschüchtern, ja? Wilson hätte gern, dass ich ihn in Ruhe lasse. Na schön, er weiß, was ich von ihm will. Das gibt er mir und er ist mich los. Und was wollen Sie von ihm? Na, wer sind Sie überhaupt? Privatdetektiv. Na, das ist doch was, ne? Wie bitte? Hören Sie, Albert Sampson. Ich bin auch Privatdetektiv. Aber ich komme aus dem großen Chicago. Und ich habe dort einen Klienten, dessen Frau ich finden soll. Und die kannte ihr Wilson vor ein paar Jahren näher. Also mache ich mich auf den Weg, suche ihn auf und sage, völlig zivilisiert, Mr. Wilson, können Sie mir sagen, wo sich Melanie Bear aufhält? Ja, wenn er nun daraufhin gekichert und zurückgefragt hätte, Melanie, wer bitte? Dann hätte ich Gerd gemacht. Hat er aber nicht. Der läuft rot an, wirft mich raus aus seiner Antiquitätenbude und sagt, ich soll mich zum Teufel scheren mit der Folge, dass Sie sich zum Teufel geschert haben. Ja, denkste. Ich bin ihm gefolgt und habe ihn zu Hause normal gestellt. Und Ihnen, Albert Sampson, Ihnen ist doch wohl so klar wie mir, dass Wilson sehr wohl weiß, wo die Frau meines Klienten zu finden ist. Und wenn er es mir gesagt hat, verschwinde ich, so wie Sie jetzt verschwinden. Und das presto, presto, presto! Was anderes blieb mir übrig? In Anbetracht der Tatsache, dass er Sugar Baby zu erwarten schien und dass ich meinen Auftrag erledigt hatte. Ich war zu ihm gegangen und hatte ihm gesagt, was ich ihm sagen sollte. Wenn der Erfolg ausgeblieben war, so deshalb, weil Wilson mir was verschwiegen hatte. Sein Problem. Meines war ganz anders. Nämlich, eine andere Sorte Kunden zu mobilisieren. Und um deren Ansturm gewachsen zu sein, ging ich nach Hause und legte mich schlafen. Was ist denn los? Ich will mit Ihnen sprechen, Samson. Das ist ja Wes. Nein. Oh Gott, nein. Moment. Wie Uhr ist es denn, verdammt nochmal? Oh, hat Ihnen noch niemand gesagt, dass Privatdetektive sonntags auf keinen Fall vor 12 zu sprechen. Aber er war heute früh schon wieder bei mir. Sie haben versagt, Samson. Ich habe getan, was Sie mir aufgetragen haben. Erfolg habe ich Ihnen nicht garantiert. War auch eine ziemlich verrückte Idee, einen Kerl wie diesen Bartholomew einschüchtern zu wollen. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Ja. Es geht mich ja nichts an. Aber was wissen Sie über diese Melanie Bear? Wer hat Ihnen von ihr erzählt? Na, wer wohl? Also gut, ja, Sie haben Anspruch auf einen Bericht für Ihr Geld. Gestern Abend, also 25 Minuten nach 8, besuchte ich Mr. Bartholomew in seinem Hotel und forderte ihn energisch und mit klaren Worten auf, sie nicht weiter zu belästigen. Ja. Tja, das lehnte er rundweg ab. So. Er teilte mir mit, dass er auf der Suche nach einer gewissen Melanie Bear sei, die Sie in früheren Jahren gekannt hätten. Er habe Grund zu der Annahme, dass Sie über den gegenwärtigen Aufenthaltsort der Dame Bescheid wüssten. Und er beabsichtige, Ihnen so lange auf den Fersen zu bleiben, bis Sie ihm gesagt hätten, was er wissen will. Ende des Berichts. Und damit auch Ende meines Jobs. Können Sie vielleicht heute Abend zu mir kommen? So gegen 8? Naja, meinetwegen. Wilson wohnte ein Stück außerhalb von Indianapolis, nach Südwesten raus. In einer wenig prominenten Gegend und dort in einem großen Holzhaus, einer ehemaligen Farm. Samson? Haben Sie jemand anders erwartet? Nein, natürlich nicht. Aber er blickte an mir vorbei in die Winternacht hinaus und verriegelte dann, nachdem ich eingetreten war, die Haustür zweifach. Er führte mich in ein Wohnzimmer mit Balkendecke. Gib deinem Gast etwas zu trinken, Mars. Mr. Samson, das ist Melanie. Da war sie also leibhaftig. Die Frau, nach der Bartholomew suchte. Guten Abend, Miss Bear. Setzen Sie sich doch. Ja, danke. Ja, wissen Sie, Mr. Samson, das Problem ist, dass ich eigentlich Mrs. Key bin. Wie? Nee. Mr. Bartholomew sagte mir, dass er für Melanie Bears Ehemann tätig sei. Das wäre ja dann... Mein übergeschnappter Ehemann Edmund Key. Melanie ist eine alte Freundin von mir aus Kokomo. Da sind wir beide aufgewachsen. Hm? Bis sich dann unsere Wege getrennt haben. Und vor 6 Jahren sind wir uns zufällig wieder begegnet. Und in Chicago haben wir uns dann... Wir haben unsere alte Freundschaft wieder aufgewärmt. Ja, wir sind nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zusammen glücklicher sein würden, als wir es getrennt gewesen waren. Tja, das hört sich ja alles sehr merkwürdig an. Wenn Wir haben uns 3 Jahre lang nicht gesehen, vor dieser Wiederbegegnung. Und in dieser Zeit hat Melanie geheiratet. Ist die Frage erlaubt, warum Sie nicht von Anfang an zusammengeblieben sind? Also ich habe diese... Es hatte ein Missverständnis gegeben. Jedenfalls aus Gründen, die nur noch historisch von Belang sind, schien damals eine Trennung das Richtige. Ich bin nach Chicago gezogen, Melanie nach St. Louis. Ich verließ Kokomo, weil ich mich mit meinem Vater überworfen hatte. Er akzeptierte Mars nicht, weil Mars unehelich geboren ist, verstehen Sie? Mein Vater war strikt gegen jede Verbindung mit ihm. Er gehörte zur sogenannten guten Gesellschaft von Kokomo, bis zu seinem Tod. Und Ihre Mutter lebt noch, hm? Sie ist gestorben, als ich 11 war. Ich beschloss, wenn ich Mars nicht haben konnte, wollte ich lieber gar nichts haben. Und ich verließ mein Elternhaus. Aus enttäuschter Liebe, wie man so sagt, habe ich dann Edmund Key geheiratet. Ein Fehler, für den wir heute noch zahlen. Key hat absolut krankhafte Vorstellungen von der Ehe, verstehen Sie? Er würde auch nie in eine Scheidung einwilligen. Aber das wäre ja auch nicht so schlimm, wenn er uns bloß in Ruhe lassen würde. Wie lange sind Sie bei ihm geblieben? Fast 2,5 Jahre. Dann habe ich meine Koffer gepackt und bin nach Chicago ausgerissen. Aber er hat meine Adresse durch einen Detektiv ausfindig gemacht. Ich habe in einem Kaufhaus gearbeitet damals. Key hat seine Stellung in St. Louis aufgegeben, hat sein Haus verkauft und ist nach Chicago gezogen. Und das alles, um ihr die Hölle heiß zu machen. Er hat sie mit einer Pistole bedroht und ich weiß nicht, was noch alles. Wir sind schließlich Hals über Kopf davongelaufen. Und nachdem wir wieder etwas Ruhe gefunden hatten, haben wir uns für Indianapolis entschieden. Wissen Sie, es kam darauf an, möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Wilson ist auch nicht mein richtiger Name. Wie heißen Sie denn richtig? Martin Willetson. Deshalb nenne ich ihn Mars. Wegen Martin. Sagen Sie, ist Ihr Mann, ich meine, Mr. Key, ist der sehr vermögend? Das nicht, aber er hat einen hochbezahlten Job. Mhm. Als was? Computerfachmann. Sein Spezialgebiet sind Statistiken. Da können Sie sich ausmalen, wie flexibel er als Mensch ist. Er ist der Leiter der Behörde für Einwohnerstatistik und Demoskopie von Chicago. Wir dachten wirklich, wir hätten es geschafft. Bis plötzlich dieser Bartholomew auftauchte. Wissen Sie, Mr. Sampson, noch einmal fliehen, das könnte wirklich über unsere Kräfte gehen. Also wenn Sie es vermeiden lässt, Jedenfalls deshalb haben wir beschlossen, uns an Sie zu wenden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bevor ich ging, überlegten wir noch gemeinsam die nächsten Schritte. Wir hatten einen Vorteil auf unserer Seite. Bartholomew wusste nicht, dass er schon auf der richtigen Spur war. Bartholomew? Es ist 7 Uhr morgens und schon keiner mehr auf Zimmer 17. Wen haben wir denn da? Den großen Bartholomew aus Chicago. Mit Sperrangel weit offenem Mund. Oh, er hat Durst. Ja, wie wär's denn dann mit einer kleinen Erfrischung? Na komm. Albert Sampson. Wollten Sie nicht um 7 Uhr geweckt werden, Sir? Oder habe ich Sie mit der Dame auf Nummer 6 verwechselt? Oh Mann. Ja. Ich hoffe nur, ich habe Sie nicht in einem angenehmen Traum gestört, Mr. Bartholomew. Bringen Sie mich nicht auf die Palme. Was soll der Blödsinn? Mein Klient und ich, wir haben uns gestern kurz unterhalten. Er kann Ihnen eventuell die Adressen von ein paar Verwandten besagter Melanie in Kokomo geben, die möglicherweise Näheres über ihren Aufenthalt wissen, aber die Verhandlungen laufen über mich. Und sonst niemand. Ihr Klient hat es offenbar unterlassen, noch manches andere zu erwähnen. Melanie Bears Kind zum Beispiel. Oder hat er von ihrem Kind gesprochen? Was? Ein Kind? Nein. Na, dann unterhalten Sie sich wohl besser nochmal mit ihm. Und außerdem soll er Ihnen auch gleich Melanie Bears Adresse sagen. Ist doch nicht nötig, die Verwandten zu belästigen. Gut, ich spreche nochmal mit ihm. Aber eins ist klar, Sie verhandeln mit mir und mit niemand sonst. Hier, meine Karte. Oh. Wenn ich nicht da sein sollte, hinterlassen Sie eine Nachricht beim Empfang. Oh, Sie haben eine Karte. Na, dann sage ich Ihnen jetzt, was ich von Ihrer Karte halte. Sie erzählen mir nämlich nicht, mit wem ich Verhandlungen führe und mit wem nicht. Und jetzt gebe ich Ihnen noch einen Rat. Gratis. Stören Sie mich nie wieder im Schlaf. Nie! Ich verließ Bartholomew in unheiterer Laune. Ich war wütend auf Mars und Melanie, aber auch auf mich selbst, weil ich ihnen geglaubt hatte, während sie mich in Wirklichkeit hinters Licht geführt hatten. Durch das Verschweigen von Tatsachen, wie der Kleinigkeit, dass Melanie ein Kind hatte. Die Leute sollten ihren Privatdetektiven die Wahrheit sagen, die volle Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das müsste das 11. Gebot sein. Ich lenkte meine Schritte zu einem Unternehmen in der East 11th Street, das als Haus der Antiquitäten firmierte. Hi. Hi. Ich bin Maureen. Und ich bin Albert. Kann ich was für Sie tun? Ja, gern. Aber falls daraus nichts werden sollte, ist Mr. Wilson zu sprechen? Bedauere, der ist nicht da. Ach, kommt er später? Er hat vorhin angerufen und gesagt, er wird heute Besuche bei verschiedenen Verkäufern machen. Und manchmal verbindet er Geschäftsfahrten mit einem Besuch bei seiner Mutter. Sie wohnt in Kokomo. Bei seiner Mutter? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass sie noch lebt. Doch, doch. Ich weiß auch nicht viel mehr. Nur eben, dass Mr. Wilson unter anderem deshalb nach Indianapolis gezogen ist, weil seine Mutter in der Nähe wohnt. Ich beschloss, nach Kokomo zu fahren. Das ist eine Kleinstadt nördlich von Indianapolis. Als erstes ging ich zum Nachlassgericht und ließ mir dort das Testament von Melanies Vater heraussuchen. Der starb 7 Monate, nachdem seine Tochter nach bestandenem Highschool-Examen von zu Hause weggegangen war. Er hat ihr $140.000 hinterlassen. Das Geld war treuhänderisch angelegt und stand ihr auf Abruf jederzeit zur Verfügung. $140.000 sind ja kein Pappenstiel. Das musste erstmal überschlafen werden. Am nächsten Morgen klopft es an meiner Tür. Jetzt haben wir nicht mehr in Ruhe Frühstück machen. Ja, ich komme ja schon. Ah, Mr. Willetson. Entschuldigen Sie, kann ich reinkommen? Ja, bitte. Ich möchte gern was mit Ihnen besprechen. Ja, aber ich darf mir inzwischen mein Frühstück machen, ja? Ja, bitte. Und? Was gibt's? Dieser Bartholomew ist gestern am späten Abend schon wieder bei mir erschienen. Ah ja? Melanie war schon im Bett. Und? Was wollte er diesmal? Ja, er behauptet, Melanie habe ein Kind. Haben Sie das denn nicht gewusst? Sie? Bartholomew hat es mir gestern gesagt. Ich ging davon aus, dass Sie es wussten. Ich wusste es nicht. Und was ich erst recht nicht wusste, ist, dass Sie es getötet haben soll. Getötet? Sagt Bartholomew. Er hat gesagt, sie hätte seinerzeit in St. Louis ein Kind bekommen und sie hätte dieses Kind umgebracht. Und deshalb würde ihr Mann versuchen, Melanie zu finden. Und was sagt Melanie dazu? Naja, sie schlief ja und ich wollte sie. Sie haben sie nicht darauf angesprochen? Ja, wie denn? Verstehen Sie, Melanie bedeutet mir alles. Mein ganzes Leben ist sozusagen, ist auf sie ausgerichtet. Und ja. Mit anderen Worten, Sie fürchten, es könnte wahr sein, ja? Nein, Nicht, dass sie ihr Kind getötet hat, aber ich muss wohl glauben, dass es ein Kind gibt und dass sie mir tatsächlich nichts davon gesagt hat. Verstehen Sie? Aber ich verstehe nicht, warum. Warum sie es Ihnen nicht gesagt hat. Ich kann mir aber nicht denken, wie Bartholomew behaupten kann, sie hätte ihr Kind getötet, wenn sie gar keins gehabt hat. Sie meinen, danach zu fragen bedeutet, dass damit etwas zwischen Ihnen kaputt gehen würde. Hm? Ja. Ich kann Sie nicht danach fragen und ich wollte Sie fragen, Albert, ob Sie vielleicht mit ihr reden könnten. Ich machte mich nach dem Mittagessen auf den Weg. Sie führte mich in das Zimmer mit der Balkendecke. Maus sagte mir, dieser Bartholomew habe Beschuldigungen gegen mich vorgebracht. Das scheint Sie kühl zu lassen. Ist für meinen Mann tätig. Und mein Mann ist daran interessiert, dass die Leute mir schreckliche Dinge zutrauen. Ja, Ihr Mann hat Bartholomew gegenüber behauptet, Sie hätten Ihr Kind getötet. Tatsächlich? Sie sind nicht überrascht. Nein, das passt zu Edmund. Er ist nicht normal. Also, Sie haben gar kein Kind? Nein. Haben nie eins zur Welt gebracht? Nein. Ich war gestern in Kokomo. Ach ja? Unter anderem wollte ich mich etwas näher über Mr. Woolletsons Mutter informieren. Über die Frage zum Beispiel, von wem das Haus stammt, in dem sie lebt. Ich habe festgestellt, dass sie es von ihrem Vater, Melanie, vermacht bekommen hat. Ja. Sie haben mir doch erzählt, dass Martin außerehelich geboren wurde. Und jetzt wollen Sie wissen, ob mein Vater auch Martins Vater war. Ja, das war er. Martin und ich sind Halbgeschwister. Sind Sie jetzt schockiert? Das leiste ich mir nur selten. Eigentlich ging es mir nur darum, ob Sie es wissen. Deswegen habe ich seinerzeit vor Kokomo und vor Martin die Flucht ergriffen. Wie haben Sie es denn erfahren? Mein Vater hat es mir gesagt. Am Nachmittag des Tages, an dem ich das Highschool-Examen bestanden hatte. Ich habe zu meinem Vater gesagt, Daddy, ich habe einen Freund und wir wollen heiraten. Als ich ihm erzählte, dass es sich um Martin Willitsen handelte, rief er, nein, nein, unter keinen Umständen. Ich sagte, ich weiß, was jetzt kommt, Daddy, er passt dir nicht, weil er unehelich geboren ist. Darauf sagte er leise, nein, Melanie, nicht weil er unehelich geboren ist, sondern weil ich sein Vater bin. Ich rannte auf mein Zimmer und packte meine Sachen, dann lief ich zur Busstation. Ich hatte die Wahl zwischen einem Bus nach New York und einem nach St. Louis. Ich entschied mich für den nach St. Louis, weil St. Louis weniger sündig klang als New York. Ja, und Ihr Vater? Ich habe ihn nicht mehr gesehen vor seinem Tod. Enterbt hat Ihr Vater sich ja nicht? Nein. Ganz nette Summe. Mars weiß davon? Nein. Nein? Sehen Sie, Mr. Sampson, Martin verdient sehr gut. Uns fehlt es an nichts. Außer an Ruhe und... Ich weiß nicht, wann ich zuletzt an das Geld meines Vaters gedacht habe. Ich habe an diesem Tag nicht mehr mit Willitsen gesprochen. Ich fand, jetzt sollte er erst mal mit Melanie sprechen. Für zwei Menschen, die sich auf Gedeih und Verderb zusammengetan haben, hatten sie eigentlich eine ganze Menge Geheimnisse voreinander. Ich war ganz schön demoralisiert. Als ich mich schließlich aufraffte und in mein Büro ging, saß Bartholomew hinter meinem Schreibtisch. Hi, Samson. Nehmen Sie Platz. Na, was darf sein? Eine Scheidung, Industriespionage, Präsidentenwechsel? Ich bin teuer, aber gut. Was soll das alles zum Teufel? Ah, die Lebensgeister kehren zurück, das freut mich aber. Wo steckt sie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Stellen Sie bitte meine Geduld nicht auf die Probe. Ich werde Melanie Bär heute aufsuchen, um zu hören, was sie zu der Lage zu sagen hat. Sobald sie hier verschwunden sind, mache ich mich auf die Socken. Morgen werden wir mehr wissen. Nur eins verstehe ich nicht. Wenn er überzeugt davon ist, dass seine Frau ihr Kind umgebracht hat, warum heuert er dann sie an? Warum geht er nicht zur Polizei? Er will sie wohl nicht in den Knast bringen. Im Übrigen, ich bin der Meinung, dass ein Mann das Recht hat zu wissen, wo sich seine Frau herumtreibt. Ich fuhr nach Rarcook, dem Flughafen von Indianapolis, stellte den Wagen auf dem Platz für Langzeitparker ab und marschierte mit meiner Zahnbürste in die Abfertigungshalle. Noch vor 5 Uhr stand ich mit meinem Mietwagen vor einem Haus des Franklin Boulevard in Chicago. Kurz vor 5:30 bog ein blauer Dodge in die Einfahrt. Ich stieg aus und ging auf den Fahrer zu. Edmund Key? Ja? Robert Sampson. Ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Ja? Über Melanie Bär. Aha. Kommen Sie rein. Bitte. Ich höre. Ich bin Privatdetektiv und arbeite für jemand, der Ihre frühere Frau kannte. Was heißt hier frühere? Sie ist meine Frau. Ja, nach dem Gesetz vielleicht. Oh nein, auch moralisch. Ich bin inzwischen daran gewöhnt, dass nicht alle Menschen meinen Standpunkt teilen. Aber wir können uns sicherlich auf bestimmte Tatsachen einigen. Sie leben nicht mit der betreffenden Dame zusammen. Und das schon längere Zeit nicht mehr. Sie wissen nicht, wo sie sich aufhält. Und Sie haben einen Privatdetektiv engagiert, der sie finden soll. Und sie hat sie engagiert. Damit sie sie schützen, vermutlich. Nein, nein. Mich hat ein Mann engagiert, der von ihrem Detektiv belästigt wird. Martin Willetson. Richtig. Und ich möchte wissen, zu welchem Zweck und Ziel Sie die besagte Dame finden wollen. Sie wird nie mehr zu Ihnen zurückkehren. Andererseits hören Sie nicht auf, meinen Klienten zu belästigen. Sie leugnen also nicht, dass Martin Willetson weiß, wo sich meine Frau aufhält? Nein. Das macht ihn zum Helfershelfer. Es ist ja wohl kein Verbrechen, wenn eine Frau ihren Mann verlässt. Aber spätestens, wenn sie sein Kind stiehlt. Stiehlt? Melanie hat mein Kind gestohlen. Ihr Detektiv hat mir erzählt, Sie werfen ihr vor, ihr Kind getötet zu haben. Ich weiß es nicht sicher. Aber Melanie hat meinen Sohn mit sich genommen, als sie Chicago verließ. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu sehen bekommen. Hier, bitte. Sehen Sie sich das an. Das sind sämtliche Beweise seiner Existenz, deren ich habhaft werden konnte. Hier, die Schwangerschaftsbestätigung durch einen Arzt in St. Louis. Kurz darauf hat sie mich verlassen. Resultate von Schwangerschaftsuntersuchungen in einer Chicagoer Klinik. Die Geburtsurkunde, Nachsorgeuntersuchungen, Impfzeugnisse. Das letzte ist 7 Monate nach seiner Geburt ausgestellt. Ja, dann ist Schluss. Ich kann nur hoffen oder besser beten, dass sie ihn überhaupt mitgenommen hat aus Chicago. Dass sie ihn nicht... Also, ich muss noch mal mit meinem Klienten sprechen. Sie hat ihn nach ihrem Vater genannt. Freeman. Freeman Key. Er wäre inzwischen 6 Jahre alt. Ich habe die gesamte Liste der neu angemeldeten Schüler von Chicago gecheckt. Kein Freeman Key oder Freeman Bär darunter. Aber in den letzten 5 Jahren ist auch kein Kind dieses Namens als gestorben registriert. Obwohl sie andererseits, wenn sie ihn umgebracht hat, ja wohl dafür gesorgt hätte, dass die Leiche nicht gefunden wird. Also Sie wollen damit sagen, dass Sie in Wirklichkeit Ihren Sohn suchen und nicht Melanie? Wenn ich Melanie gefunden habe, werde ich ihr und dem Jungen ein Zuhause anbieten. Ja, sie ist nicht gerade ein versöhnungsbereiter Mensch. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass sie zu mir zurückkehrt. Obwohl ich ihr rechtmäßiger Ehemann bin. Es war dunkel geworden, als ich in meinen Wagen stieg und mich auf den weiten Weg zurück zum Flughafen machte. Ich war wütend. So hat mich schon lange kein Klient mehr an der Nase herumgeführt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Martin Wilson von diesem 6-Jährigen etwas wusste. Nur ein Mensch wusste die ganze Wahrheit. Melanie. Die üblichen Maßstäbe gelten nicht für uns. Wir leben in einer ungesetzlichen Beziehung, die außerdem an ein Tabu rührt. Wir sind anders. Ich war gestern in Chicago. Und jetzt wollen Sie mit mir über meinen Mann sprechen, oder wie? Er hat etwas gesagt, womit ich am wenigsten gerechnet hätte. Er hat gesagt, er will sie gar nicht zurück. Wieso? Er will seinen Sohn zurück. Freeman Key. Also, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Nein, das wissen Sie nicht. Aha. Ihr Mann hat mir Kopien von Dokumenten gegeben, die er sich beschafft hat. Bitte, hier. Schwangerschaftstest, Geburtsurkunde, Krankenhausberichte, Impfzeugnisse. Bitte. Sie sind auch nicht anders. Was soll das heißen? Sie präsentieren mir hier Beschuldigung meines Mannes und versuchen, mich damit in die Enge zu treiben. Aber eins lassen Sie sich gesagt sein. Mit mir können Sie das nicht machen. Ich bin nicht... Nein, ihr seid alle gleich. Und jetzt packen Sie diese verdammten Fetzen wieder ein. Bringen Sie sie meinem Mann zurück und schlagen ihm seine dreckigen Lügen in die Fresse. Na los, los, nun machen Sie schon. Und haben Sie mich verstanden? In die Fresse. Mrs. Key, bitte. Mrs. Key, Melanie. Ich wusste nicht, was tun. Einfach in ihrem Haus sitzen bleiben und Däumchen drehen, schien auch nicht das Richtige. Also rannte ich zu meinem Wagen und folgte ihr. Es war eine aufreibende Fahrt. Sie schien sich mehr dahin treiben zu lassen, als irgendein Ziel anzusteuern. Nach 5 Stunden Herumgekurve, so gegen 10 Uhr, drehte sie plötzlich entschlossen nach Kokomo ab. In Kokomo hielt sie vor einem Motel. Ich wartete, bis sie fertig war mit Anmelden, dann ging ich auch hinein und nahm ebenfalls ein Zimmer. Am nächsten Tag suchte sie erst den Anwalt auf, der das Vermögen verwaltete, einen gewissen Robert Goger. Dann fuhr sie zu einer Bank. Von da fuhr sie in das Motel zurück, zahlte und so weiter und zog in das teuerste Hotel von Kokomo. Ich hängte mich ab und fuhr nach Indianapolis zurück. Zu meinem Brötchengeber. Ich begreife nicht, wie sie mir das antun konnte. Ohne Abschied. Ohne irgendeine Nachricht. Sie haben noch nichts gehört von ihr. Kein Wort. Nichts. Ich weiß, wo sie ist. Was? Sie ist in Kokomo. Sie hat einen Anwalt aufgesucht und will offenbar das Vermögen flüssig machen, das ihr Vater... das ihrer... beider Vater ihr hinterlassen hat. Was soll das heißen? Was für ein Vermögen? Eine der Kleinigkeiten, die der großen Liebe ihres Lebens gegenüber zu erwähnen, Melanie versäumt hatte. Immerhin, Geld ist nur Geld. Bisschen schwerer wog das andere Versäumnis. Das mit dem Kind. Tja, dann will sie mich ja wohl verlassen. Hat es geplant. Nur warum? Warum? Sie hat sich sehr aufgeregt, als ich sie nach dem Kind fragte, das ihr Mann sucht. Ja, aber hat sie denn wirklich ein Kind? Edmund Key hat Dokumente vorgelegt. Ein Junge. Er müsste inzwischen 6 sein. Und nach ihm sucht Key. Für Sie und Melanie geht nichts mehr, bis wir nicht herausbekommen haben, was aus dem Kleinen geworden ist. Aber das wird Melanie doch wissen. Als ich sie gestern Nachmittag danach fragte, rannte sie einfach weg. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Jetzt hören Sie mal zu. Konzentrieren Sie sich auf die Zeit, als Sie Melanie wieder begegnet sind in Chicago. Und schreiben Sie alles auf, woran Sie sich erinnern. Wo Sie gewohnt haben. Wohin Sie mit ihr ausgegangen sind. Vor allem eben Daten, Ereignisse, Örtlichkeiten. Ich brauche sowas wie eine Chronologie Ihres damaligen Lebens. Gut. Wenn Sie das wirklich für nützlich halten. Ich sah mich in dem Haus noch mal etwas genauer um. Melanie lebte nun schon 5 Jahre hier, aber es hätten auch 5 Tage sein können, was persönliche Spuren betrifft. Offenbar war sie jemand, der sich nicht gern mitteilt, was ihr Adressbuch, das ich schließlich fand, umso wertvoller für mich machte. Mir wurde klar, dass ich schon wieder mal nach Chicago musste. Ich packte ein paar Sachen mehr ein diesmal. Aber vorher meldete sich noch ein alter Freund. Albert Sampson. Hallo, alter Freund. Hier Arthur Bartholomew. Ich habe Ihnen was mitzuteilen, was Sie erfreuen wird. Key hat mich zurückgepfiffen. Soll nach Chicago kommen. Er gibt die Sache auf? Nein, im Gegenteil. Er ist zum Schluss gekommen, dass es besser ist, statt meiner die Polizei einzuschalten. Das hörte ich ungern. Nach der Landung in Chicago kaufte ich mir noch am Flughafen eine Lokalzeitung. Kind vermisst, war die Schlagzeile. Und darunter gewaltsames Ende befürchtet. Und ein Foto von Melanie Key, geborene Bär. In der Bildunterschrift wurde ein Kriminalinspektor Dowdle zitiert. Ich machte ihm einen Besuch. Und was haben Sie für einen Kummer, Herr Kollege? Nein, ich bin nicht Ihr Kollege. Ich bin freier Detektiv. Mhm. Ich wollte feststellen, wie ernst Sie die Sache nehmen. Ziemlich ernst. Der Kleine ist so wenig ermordet worden wie ich. Na, wenn Sie schon alles wissen, kann ich mir die Antwort ja sparen. Ja, alles nicht. Aber so viel, dass der Junge vermutlich irgendwohin in Pflege gegeben wurde. Wenn nicht inzwischen sogar eine regelrechte Adoption erfolgt ist. Suchen Sie mal in der Richtung, falls ich ihn nicht vorher für Sie gefunden habe. Danke für den Hinweis, aber wir haben uns bereits sämtliche Adoptionsakten angesehen. Leider Fehlanzeige. Wir haben außerdem eine Umfrage bei sämtlichen Ärzten Chicagos und Umgebung gemacht. Der Knabe hat offenbar in 6 Jahren nicht einmal eine Erkältung gehabt. Und dazu fällt mir eigentlich nur ein Grund ein. Sehr beflügelt weiterzubohren war ich nach dieser Auskunft meines pensionsberechtigten Kollegen Dowdle nicht. Aber ich musste ja wohl. Mein nächster Weg führte mich in die Klinik, in der Melanie ihren Sohn hatte impfen lassen. Entschuldigen Sie, Schwester? Ja? Wer kann mir hier mit einer Auskunft helfen? Ach, Sie kommen von der Zeitung, ja? Wegen des vermissten Kindes. Ich bin Schwester Rose, Rose Trull, T-R-U-L-L. Schießen Sie los, ich sage Ihnen gern alles, was ich weiß. Wo finde ich Dr. Briggs? Unseren Dr. Briggs? Ja. B-R-I-G-G-S. 2 Meter unter der Erde. Der ist vor 4,5 Jahren gestorben. Wie kommen Sie denn auf den? Auf den kam ich, weil er den Dokumenten nachzuschließen der Arzt des kleinen Freeman und vor dessen Geburt der seiner Mutter gewesen war. Meine nächste Station auf dem langen Weg durch Melanies Leben in Chicago war die Wohnung der Hebamme. Nur, dass mir die Tür nicht von der Hebamme geöffnet wurde, sondern von einer Frau, die mir sagte, sie sei die Wohnungsnachfolgerin und die Hebamme habe das Zeitliche gesegnet. Eine 5 oder 6 Jahre alte Spur kann man ja nicht gerade heiß nennen, aber irgendjemand, der mit Melanie und der Geburt ihres Sohnes zu tun gehabt hatte, hätte eigentlich schon überleben sollen, fand ich. Eine letzte Adresse hatte ich noch vor mir. Friede, mein Freund. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte. Ja, Friede. Versuche mit einer gewissen Melanie Key oder Melanie Bear Verbindung aufzunehmen und ich bin dabei auf ihre Adresse gestoßen. Melanie? Ja, so viel mir bekannt ist, hat sie hier vor 5 oder 6 Jahren gewohnt. Wissen Sie irgendetwas von ihr? Tja, Melanie, die kannte ich. Und es stimmt, dass sie hier gewohnt hat? Ja, dürfte 5 Jahre her sein. Eines Morgens kam ihr holder Gatte hier angetanzt, grauenhafter Typ. Er schien hier, krakeelte, fuchtelte mit dem Schießeisen und machte Terror. Aber irgendwie sind wir den Kerl am Ende losgeworden. Und Melanie hat auf der Stelle ihre Koffer gepackt und ist verschwunden. Ja, und wie lange dauerte Ihre Bekanntschaft mit ihr? Ja, ungefähr ein Jahr. Vorher war es ja ziemlich dreckig gegangen, seit sie nach Chicago gekommen war. War alles ein bisschen durcheinander bei ihr. Wegen des Kindes, meinen Sie? Wenn man es so sehen will. Haben Sie ihr Leute vermittelt, die das Kind zu sich genommen haben? Niemand hat es zu sich genommen. Wie? Sie hat es ja gar nicht bekommen. Was soll das heißen? Sie hat es abgetrieben. Und ich habe ihr geholfen, jemanden zu finden, der die Abtreibung vorgenommen hat. Wissen Sie das sicher? Ich habe sie hingebracht zu dem Mann, habe auf sie gewartet und habe sie wieder nach Hause gebracht. Ja, und als Ihr Ehemann hier erschien, hat sie ihm da gesagt, dass sie kein Kind bekommen hat? Sie hat gesagt, sie habe eine Fehlgeburt gehabt. Ich flog mit der nächsten Maschine zurück nach Indianapolis und ging erstmal in mein Büro, um mich umzuziehen und um meinen Klienten anzurufen, der zu Hause hockte und Trübsal blies. Es ist mir unbegreiflich, wie sie mir das antun konnte. Sie hat sich noch immer nicht gemeldet? Nein. Jetzt lese ich auch noch in der Zeitung, dass sie von der Polizei gesucht wird. Ich weiß nicht, was werden soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob mich noch irgendwas interessiert. Ich gab's auf. Seine verwundete Seele würde Melanies Problem sein. Meines war Edmund Key und seine Besessenheit mit dem Kind. Auf der Fahrt nach Kokomo fing es an zu schneien. Hallo, Mr. Sampson. Mrs. Key, meine Tätigkeit für Sie war ein Windmühlenkampf gegen Halbwahrheiten bzw. glatte Unwahrheiten. Sie kommen ja vielleicht gut zurecht damit, ich nicht. Und Sie wissen ja vermutlich, dass Ihr Mann Ihnen inzwischen die Polizei auf den Hals gehetzt hat, weil er davon überzeugt ist, dass Sie im günstigsten Falle sein Kind vor ihm verstecken, im ungünstigsten es umgebracht haben. Ich habe nie ein Kind zur Welt gebracht. Das Gespräch zog sich lange hin, bis nach Mitternacht. Anfangs vergoss sie eine Menge Tränen. Es war ihr unerträglich, wenn Menschen die Wahrheit über sie wissen. Sie versuchte, Fakten zu verbergen wie geheime Waffen, die ihr helfen, das Leben zu bestehen. Aber es gelang mir dann doch, sie davon zu überzeugen, dass ich mir diesen Key unbedingt nochmal vornehmen muss. Verdammt nochmal. Wer ist denn da? Hier ist Albert Sampson. Sampson? Ah ja? Wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Ja, ich weiß. Und ich bitte um Entschuldigung. Aber ich habe eine Neuigkeit für Sie, Mr. Key, von der ich Sie auf der Stelle in Kenntnis setzen wollte. Und? Ich habe Ihren Sohn gefunden. Er ist gesund und munter. Mein... Hören Sie mal, das finde ich aber schwer zu glauben, dass das der richtige... Dass das mein Junge sein soll, meine ich. Noch zu langer Zeit. Ach doch, Ihre Frau hat den Jungen vor über 5 Jahren zu Verwandten gegeben. Es ist ganz zweifelsfrei Ihr Sohn. Ich rufe aus Kokomo an. Gut. Ich fahre morgen früh zu Ihnen und informiere mich an Ort und Stelle. Ich gab ihm die Adresse und legte auf. Er will hierher kommen. Womöglich mit einem Revolver, wie schon einmal. Wir haben einen harten Tag vor uns. Ich glaube, wir sollten versuchen, noch ein bisschen zu schlafen. Nach dem Frühstück zog ich meinen Mantel an und ging hinaus in einen weichen, weißen, in der Sonne glitzernden Schnee. Halt, Sampson! Was? Key! Ein Laut und ich leg sie um. Das Ding ist geladen, klar? Wenn Sie es sagen. Sie sind ein Dreckskerl, Sampson. Ruft mich mitten in der Nacht an, um mir zu sagen, er hätte meinen Sohn gefunden. Nichts haben Sie gefunden. Mr. Sampson? Sie lassen Melanie in Ruhe, verstanden? Kommt später dran. Sehen Sie zu, dass Sie sie loswerden. Mr. Sampson! Ja? Mrs. Key? Mrs. Perkins ist am Apparat. Sie will wissen, für wann wir den kleinen Jungen brauchen. Das... Soll ich nicht besser gleich losfahren und ihn abholen? Nein. Nicht, dass mein Mann plötzlich vor der Tür steht. Das hat noch Zeit, Melanie. Das... Keine Eile. Gut, wenn Sie meinen. Einer wie Sie gehört umgebracht, Sampson. Ein fremdes Kind soll mir als mein Junge präsentiert werden. Ich hab kapiert. Und damit wollen Sie mich mundtot machen. Dass Melanie ihrer verdienten Strafe entgeht, ja? Aber was anderes würde Ihnen noch besser passen. Ich weiß schon, dass ich Sie umbringe. Bleiben Sie mir vom Hals, Key. Dass ich meine Selbstbeherrschung verliere, die Pistole auf Sie richte, so, und Sie töte. Sie sind ja verrückt. Aber die Freude mache ich Ihnen nicht. Ich denke nicht daran, mein Leben zu ruinieren. Aber wenn ich mit Melanie abgerechnet habe, kommen Sie an die Reihe. Dann lege ich Ihnen das Handwerk und sorge dafür, dass Sie erledigt sind. Für immer. Und dazu brauche ich kein Schießeisen. Vorgehabt habe ich es auf dem ganzen Wege hierher, Sie abzuknallen. Und ich habe das Ding auch geladen. Aber während ich dort, hinter den Bäumen, auf Sie gewartet habe, da ist mir klar geworden, dass Sie mich dazu provozieren wollen. Also habe ich das Magazin leer gemacht. Sehen Sie? Hier. Damit mir in meiner Wut kein Fehler unterläuft. Ich war wütend über mich selbst, dass ich mich von einer ungeladenen Pistole hatte einschüchtern lassen. Dann setzte er die Waffe an die Schläfe. Da. Nichts kann passieren. Nur mehr ein Spielzeug. Er drückte ab. Es war ein lächerlicher Unfall. Er hatte nicht daran gedacht, dass eine Kugel im Lauf steckte. Sein Kopf wurde buchstäblich zerrissen. Edmund Key war tot. Der Einzige, der die Wahrheit hätte bezeugen können. Die Dokumente waren immer noch vorhanden. Die bekundeten, dass Melanie ein Kind geboren hatte und dass dieses Kind im Alter von 7 Monaten verschwunden war. Ich wusste, dass dieses Kind nicht existierte, aber die Polizei würde mir nicht glauben. Sie würde mir einfach die Papiere unter die Nase halten. Wie hatte Key sich die Unterlagen beschaffen können, wenn es gar kein Kind gab? Das war das Rätsel. Denn gefälscht waren sie nicht. Es waren hieb- und stichfeste, von einem Computer produzierte Dokumente. Von einem Computer. Das Chicagoer Krankenhaus. Hallo, Schwester. Oh, Schwester Rose. Oh, Mr. Reporter. Sie haben sich meinen Namen gemerkt? Aber ja, Rose, T-R-U-L. Double L. Double L. Ja. Ich habe noch mal eine kleine Frage an Sie, Rose. Ja? Speichern Sie Ihre Patientenkartei in einem Computer? Aber ja, wir sind doch hier ein ganz moderner Laden. Und inzwischen funktioniert das Ding ja auch. Aber anfangs, oh mein Gott, da hat er nichts gemacht wie Murks. Wieso? Doch, die ersten paar Jahre hatten wir ständig Ärger damit. Eine 78-Jährigen hat er eine Schwangerschaft angedichtet. Stellen Sie sich mal vor, sogar Zwillinge, solche Sachen hat er gemacht. Ein einziger Verhau, wenn Sie entschuldigen. Aber jetzt kommen keine solchen Pannen mehr vor. Nein, nein, vor 3, 3,5 Jahren ist hier so ein Spezialist erschienen und hat an dem Apparat 2 Wochen lang rumoperiert. Sie waren damals auch schon hier tätig, nicht ja, wahr? Ja. Ich arbeite hier schon seit x Jahren. Ist so praktisch. Ich wohne gleich um die Ecke. Meine Mutter sagt immer, irgendwann läuft ja mal ein lediger Arzt über den Weg. Ja. Ja. Sie wissen nicht zufällig noch den Namen des Mannes, der damals den Computer in Ordnung gebracht hat. Das war ein ganz kurzer Name. Eine Silbe, glaube ich. Nie oder Klee oder so ähnlich. Ich danke Ihnen, Rose Thrall. Mit Doppel-L. Ich danke Ihnen sehr, mein Engel. Inspektor Dowdle schüttelte lange den Kopf. Aber am Ende akzeptierte er den Beweis. Okay. Wir hatten uns schon verabschiedet, als ihm einfiel, mir noch eine kleine Information mit auf den Weg zu geben. Im Übrigen, wenn Sie es für richtig halten, können Sie Ihrer Klientin mitteilen, dass Freeman Bear nicht Ihr richtiger Vater ist. Wie bitte? Ja, eine unserer Zeitungen hier ist groß eingestiegen. Die schnüffelten in Kokomo herum und fanden heraus, dass Freeman Bear ein berühmter Schürzenjäger war und ein halbes Dutzend unehelicher Kinder gezeugt hat. Ja, eines davon, einen Sohn, kenne ich. Zwischen den Zeilen war zu lesen, von so einem kann ja nichts Gutes kommen. An dem Tag, an dem der Bericht erschien, rief mich ein Anwalt an, der Nachlassverwalter von Bär. Robert Goucher. Ja. Er überlege, eine Richtigstellung zu verlangen, wovon ich abriet. Aber mir wolle er wenigstens sagen, er habe klare Beweise, dass sein verstorbener Klient nicht der leibliche Vater von Melanie sei. Was für Beweise? Eine Erklärung der Mutter unter seinen Papieren. Kurz vor der Heirat sei Freeman Bär an Mumps erkrankt und dadurch zeugungsunfähig geworden. Die 6 Jahre später geborene Tochter Melanie stamme von einem Liebhaber, ich weiß nicht von wem. Machen Sie damit, was Sie wollen. Das mache ich, Inspektor. Das mache ich. Tag, Melanie. Guten Tag, Adam. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Eine gute Nachricht. Kommen Sie doch herein. Wir wissen zu würdigen, was Sie für uns getan haben, Mr. Sampson. Ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, dass Sie nach meinem Bericht aufspringen und mich in Ihre Arme schließen würden. Aber ich hätte schon gedacht, irgendeine kleine Äußerung von Freude, ein Lächeln oder so, wären die Neuigkeiten wert gewesen. Der Kampf war immerhin ausgestanden. Sie und Mars konnten endlich heiraten und in Frieden leben. Aber nachdem ich fertig war, blieben sie mehr oder weniger verlegen sitzen, bis ich mich langsam fehl am Platze fühlte und meinen Hut nahm. Einen Monat später erhielt ich ihre Hochzeitsanzeige. Ich überlegte, ihnen ein Geschenk zu schicken. Aber da sie meine Rechnung noch immer nicht bezahlt hatten, konnte ich mir nur das Überlegen leisten. Ich wurde langsam nervös wegen des Geldes, bis dieser Brief von Melanie kam. Nicht mit einem Scheck, sondern mit zweien. Lieber Mr. Sampson, verzeihen Sie, dass ich die längst fällige Rechnung erst heute bezahle. Aber es ist alles bereits Erinnerung geworden und ich musste mir erst wieder vor Augen führen, was Sie für mich getan haben und wie viel ich Ihnen verdanke. In Würdigung dessen habe ich mir erlaubt, dem schuldigen Betrag noch ein kleines Präsent beizufügen. Es wird Ihnen als alleswissendem Detektiv ja sicher nicht verborgen geblieben sein, dass ich inzwischen in Louisville lebe. Nein, Mars und ich sind nicht etwa umgezogen. Um es kurz zu machen, ich habe ihn verlassen. Aber bitte, bitte sagen Sie ihm nichts von diesem Brief, dass Sie wissen, wo ich stecke. Was passieren würde, ist, dass er mir folgt, wie Edmund seinerzeit, und mir Szenen macht. Dass es nicht mehr ging zwischen uns, hat mehrere Gründe. Das Geld, das ich geerbt habe, war nur eine davon. Auch wenn er gar nicht mein Vater war, er hat mich geliebt. Mehr gibt's nicht dazu zu sagen. Offenbar gelingt es mir nie, wirklich so zu sein, wie die Männer mich wollen. Sind alle Männer gleich? Ich hoffe nicht. Aber Mars war nach der ganzen Geschichte nicht mehr derselbe. Ich glaube, er hat mich dazu gebracht, ihn zu heiraten, weil er es irgendwie für seine Pflicht hielt. Aber ich ließ es geschehen. Jetzt bin ich also wieder mit einem Mann verheiratet, mit dem ich nicht zusammenlebe. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich wünsche Ihnen alles Gute und mir auch, Melanie Bär. Ich besah mir die Schecks. $2000, immerhin. Aber der Brief machte mich melancholisch. Mars und Melanie waren zusammengeblieben und das unter schwierigsten Umständen, weil sie gegen einen gemeinsamen Feind kämpften. Diesen Feind waren sie jetzt losgeworden, aber mit ihm auch das, was sie verband. Jetzt war jeder sein eigener Feind. Jeder sein eigener Feind. Hörspiel von Michael Z. Lewin. Übersetzung aus dem Englischen Hubert von Bechtolzheim. Es spielten Gerd Baltus, Matthias Ponier, Wolfgang Höper und andere. Regie Hans-Gerd Krogmann, Produktion Südwestfunk Baden-Baden 1982.